الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، باب نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض، والنقض في الأصل حل المبرم، استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا مجازا ثم صار حقيقة عرفية. وناقض الوضوء ناقض للتيمم، فإنه بدل عنه. طيب، obwohl wir dieses Thema schon genommen haben, aber wir wiederholen das nochmal, kein Problem, damit wir einen Einstieg haben zu unserem Thema. Und zwar Barakallahu fikum, Kapitel was Wudu ungültig macht. Machen wir weiter, bin ich da, das Wudu gültig machen. Idan, an-naqid huwa alladhi yuhil al-mubram, al-asl fihi annahu istu'mila majazan hadhihi al-masail allati tanqud al-wudu, wa bada'a al-mu'allif بدأ المؤلف بحديث أنس رضي الله عليه عن أنس بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم، أصله في صحيح مسلم، وأخرجه الترمذي، وفيه يوقظون للصلاة، يوقظون للصلاة، وفيه حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، كذا عند الترمذي. هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، ما المقصود هنا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون؟ ما المقصود إني لأسمع لأحدهم غطيطا، أي يسخر شخير؟ حمله جماعة من أهل العلم على نوم الجالس، نوم الجالس. ولكن دفع هذا التأويل نوم الجالس أنه في رواية عن أنس يضعون جنوبهم، وضع الجنب أي أنهم يعني ينامون. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: يحمل على النوم الخفيف. إذن يحمل على النوم الخفيف، كذا ابن دقيق العيد. ورد بأنه لا يناسبه ذكر الغطيط والإيقاظ، فإنهما لا يكونان إلا في نوم المستغرق. يعني إذا كان نوم خفيف، طب كيف يوقظ ويغطون غطيطا؟ يعني يشخرون، ما في إنسان يكون نائم خفيف ويشخر. فالأحاديث اشتملت على خفقة الرأس، خفقة الرأس، هذا واحد. اثنان الغطي، ثلاثة الإيقاظ، ورابعا وضع الجنوب، وضع الجنب، وخامسا، هذه كلها خامسا، يقومون للصلاة لا يتوضؤون. هذه المشكلة. فاختلف أهل العلم على ثمانية أقوال، يعني في المسألة ثمانية أقوال، إن شاء الله سنبدأ بها الواحد تلو الآخر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تسكيت in diesem Kapitel Dinge, Handlungen, Themen, die das Wudu ungültig machen. Das wird fast Wudu ungültig machen. Im Arabischen, man nennt das Naqid. Naqid. Und Plural Nawaqid. Das wird Naqid. Naqid. Plural نواقد. نواقد. Was ist ناقد im Arabischen? Das bedeutet, bitte, wir müssen unterscheiden zwischen ناقد id und ناقد ضا. Das ist ضا, nicht د. Weil ناقد bedeutet Kritiker im Arabischen. Und ناقد bedeutet etwas aufzulösen, was gebunden ist, aufzulösen. Und so ist es in der Religion, dass man sagt, als ob Wudu aufgelöst wird, und deshalb ist das ungültig geworden. Und dann später wurde das in der Religion so bestätigt. Normalerweise Naqd mit Al-Wudu, das hat damit nichts, wenn man sprachlich das findet. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns bestimmte Themen, bestimmte Handlungen, bestimmte Dinge. Wenn wir das tun, wenn wir das praktizieren oder wenn wir das verlassen oder wenn wir in Berührung damit bekommen, dass unser Wudu aufgelöst wird. Aber aufgelöst, das wird ungültig. Und der Autor, rahimahullah ta'ala, von Bulugh al-Maram, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, hat immer Kapitel genommen, fiqh-mäßig, und dann hat er die Hadithe, die damit verbunden sind, erwähnt. Und zwar, er hat Hadith Anas, Ridwanullahi alayhi, das ist Hadith 61 übrigens, dieser Unterricht haben wir ein paar Mal gemacht, und deshalb das ist eine Wiederholung. Hadith 61 von Anas ibn Malik, Ridwanullahi alayhi, er sagte, die Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegten zu seiner Zeit, als sie das Isha-Gebet oder auf Isha-Gebet gewartet haben, pflegten, dass ihre Köpfe sich nicken, und dann standen sie auf und haben sie gebetet, ohne Wudu zu nehmen. Ohne Wudu zu nehmen. Das heißt, warten auf Isha-Gebet. Die Sahaba warteten auf Isha-Gebet. Ihre Köpfe nicken. Das bedeutet hier, wenn ich sage, mein Kopf nicht, das bedeutet, wenn du normalerweise, wenn du im Wachzustand bist, dann kannst du deinen Kopf bewegen, wie du willst. Aber wenn du im Schlafen bist, dann sozusagen dein Kopf wird, nickst du mit deinem Kopf. Und deshalb haben sie das gemacht. Das bedeutet, das ist eine Deutung auf Schlafen. Schlaf. Sie beteten. Passt auf bitte hier. Ohne Wudu. Danach genommen zu haben. Eine Person ist in der Moschee, eine Person in der Moschee, der nickt ein bisschen mit dem Kopf oder vielleicht lange und der steht auf und der betet. Das ist hier diese Überlieferung, die wir haben. Diese Überlieferung, Barakallahu fi rahmukallah, ist bei Abu Dawud. Dara Qutni. Und ursprünglich ist das bei Muslim. Es gibt natürlich At-Tirmidhi hat auch das überliefert. Und zwar, pass auf, bei At-Tirmidhi, es gibt noch ein Zusatzwort. Und zwar, man hat sie für das Gebet aufgeweckt. Aufgeweckt. Und in einer anderen Version bei Tirmidhi, einer sagte, und ich hörte, wie derjenige von ihnen geschnarcht hat. Dann standen sie auf und sie haben gebetet, ohne Wudu zu nehmen. Einige Gelehrten sagten, das geht hier darum, dass die Leute, dass die Sahaba radhiyallahu anhum, dass wir nicht tief geschlafen haben, nicht tief, sondern das war im Sitzen zu schlafen. Ein Naum al-Khafif. Das würde manche sagen, im Sitzen, aber im Sitzen, es gibt bei Tirmidhi eine, oder bei von Anas bei Al-Qattan, dass sie sich gelegt haben. Und da haben andere Gelehrten, wie Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah ta'ala, er hat gesagt, es geht darum, dass diese Leute, sage ich, nicht tief geschlafen haben, oberflächlich. Aber das kann man auch nicht sagen, weil sie haben geschnarcht und schnarchen könnte niemals sein mit diesem Sekundenschlaf. Oder mit diesem, sage ich jetzt, nicht tiefen Schlaf. Weil wenn man schnarcht und da wurden sie aufgeweckt. Das heißt, wenn du nicht tief geschlafen hast, dann braucht man dich nicht aufzuwecken. Das heißt, die Hadithe, die wir haben, die haben diese Themen. Erstens, es gibt hier Schlaf mit Sicherheit. Schnarchen. Schlafen, schnarchen. Dann aufwecken. Die wurden aufgeweckt zum Gebet. Viertens. Sie haben im Liegen waren sie. Und natürlich alles, was damit verbunden ist, sie beteten, ohne neu Wudu zu nehmen. Ohne neu Wudu zu nehmen. Warum ist das wichtig, dieses Wort, ohne neu Wudu zu nehmen? Weil, wenn man geschlafen hat, und da hat man gebetet, ohne Wudu zu nehmen, das heißt, Schlaf macht Wudu nicht ungültig. Es geht darum. Das geht jetzt die Frage, die für uns wichtig ist. Die Frage ist folgendes. Macht Schlaf Wudu ungültig? Ja oder nein? Bei manchen ist es so schnell, aber die Gelehrten haben 8 Ansichten. gibt 8 Ansichten diesbezüglich. Und wir werden eins nach dem anderen, werde auf Arabisch, dann auf Deutsch, auf Arabisch, dann auf Deutsch, auf Arabisch, dann auf Deutsch, damit man auch nicht Langeweile bekommt. Al-Awwalu. Al-Awwal. النوم ناقض مطلق على كل حال بدليل حديث صفوان ابن عسال وفيه من بول أو غائط أو نوم أي كنا نؤمر أو كنا نمسح نؤمر بالمسح على الخفاف إلا من بول أو غائط أو نوم أما الجنابة لا فهنا من بول أو غائط أو نوم المقصود أنه البول والغائط ناقضان للوضوء والنوم كذلك فكانوا يمسحوا على الجوربين أو على الخفين إذا ناموا أو بالوا أو تغوطوا أما من الجنابة فلا بد أن ينزع الخفين فجعل مطلق النوم كالغائط والبول في النقض في نقض الوضوء وحديث أنس ليس فيه تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم فهو فعل صحابي لا يدرى كيف وقع جيد فالكلام هنا يرد عليه لما يقال لما يقول الصحابي كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل هذا مثل الإجماع فالعبارة الثانية ما تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهم سنة الصحابة سنة لنا إنما بقيت المسألة في قضية أنه قال النوم هنا في حديث صفوان ابن عسال بارك الله فيك Die erste Ansicht von den Gelehrten ist Schlafen macht Wudu ungültig Ob das Tiefschlaf ist, Sekundenschlaf, Schlaf überhaupt. Wenn man geschlafen hat, dann ist Wudu ungültig geworden. Der Beweis dafür ist Hadith Safwan ibn Assal. Und dieses Hadith haben wir mit Nummer. Kleinen Moment, ich gucke die Nummer. Ich weiß nicht die Nummer genau. Aber wir haben das in dem Buch von Mesh al-Khufayn. Hadith Safwan. Das ist Hadith bei 155. Der Prophet ﷺ hat uns befohlen, als wir auf Reise waren, dass wir unsere Ledersocken 3 Tage und Nächte nicht ausziehen. Außer von Janaba. Außer von Janaba. Aber von Notdurft, Urinieren und Schlaf nicht. Wir müssten nicht die Ledersocken ausziehen. Das Hadith ist bei An-Nasa'i. والترمذي مثل حديث 55 هي in dieser Überlieferung der sagte wir könnten über unsere Ledersocken 3 Tage 3 Nächte bei Reise 3 Tage und 3 Nächte bei der Reise wir könnten über die Socken streichen aber Wir müssten die Socken ausziehen. Wir müssten die Socken ausziehen, wenn wir Janabe-Zustand haben. Wenn wir keinen Janabe-Zustand haben, dann streichen wir. Unter anderem kamen hier 3 Wörter. Urinieren, Notdurft und dann Schlaf. Und das Schlaf damit kommt in dem Hadith, das ist klar dann, dass Schlafen Wudu ungültig macht. Die Überlieferung von Anas, die wir jetzt durchnehmen, ist kein Beweis für diese Ansicht von den Gelehrten, weil die Gelehrten sagen, ja, Hadith Anas ist von Sahabi, ist von Sahabi. Und wir wissen nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das bestätigt hat oder nicht. Und wir wissen nicht, wann das war, genau. Aber dies kann man nicht als Beweis nehmen, weil wenn der Sahabi sagt, Kunna ala ahd al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, das ist zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, haben wir das und das gemacht, dann gibt es nicht, barakallahu fikum, dass man sagt, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht bestätigt. Die Sunna von Sahaba ist Sunna für uns. Zweite Ansicht, al-Qawl al-Thani, إنه لا ينقض مطلقا لا ينقض لما سلف من حديث أنس وحكاية نوم الصحابة على تلك الصفات ولو كان ناقضا لما أقرهم الله عليه ولا أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما أوحى إليه في شأن النجاسة عليه وبالأولى صحة الصلاة من خلفه ولكنه يرد عليهم أو يرد عليهم بحديث صفوان أنه قال أمرنا بنزع الخفاف لا أمرنا بأن لا ننزع خفافنا ثلاث أيام وليالين إلا من جنابة ولكن من بول أو غائطين أو ونوم فذاك هذا القول أصلا بارك الله فيكم لا يصح ولكن القول موجود وهنا انتبهوا بعض الناس يقول لك طيب اختلف أهل العلم يظن أنه خلص إذا اختلف أهل العلم معناته أنا أخذ على مزاجي أو على هواي لا أهل العلم اختلف في كثير مسائل ولكن الحق يكون باتباع الدليل أو الأقرب إلى الدليل سدد وقارب بارك الله فيكم دي سبايت أنزيك Zweite Ansicht. Und aufpassen, bevor ich weiter mit den Ansichten der Gelehrten fortfahre, ich möchte etwas hier aufklären, nicht, dass man falsch versteht. Weil einige Leute, wenn sie hören, dass man sagt, ja, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten oder sie haben unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen, dann denkt er, ja, ich nehme, was für mich gut ist oder ich wähle. Nein, so macht man nicht, das ist falsch. Wenn auch die Gelehrten verschiedene Ansichten haben und verschiedene Meinungen, aber da gibt es eine Ansicht, die mit Beweis ist und du musst diese Ansicht annehmen. Du musst das entweder die Ansicht, die mit Beweis klar ist, nehmen oder das nächste zum Beweis. Also allernächste zum Beweis musst du nehmen. Das heißt nicht, jetzt so sagt man, ja, die Gelehrten haben 8 Ansichten, ich wähle nach meinem Gelüst. Wenn du das machst, والعياذ بالله دنمست دنفيك فون الزنادقة بقى الله سبحانه وتعالى أنس بفاغر من تتبع رخص العلماء تزندق derjenige, der immer sucht nach diesen Erleichterungen von den Gelehrten, was sie erleichtert haben, diese Person wird Zindiq. Zindiq ist die Person, die die Religion sozusagen ausmalt, wie er will. So möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und bei Leuten, die unwissend sind, die machen das. Und heute gefällt ihm, der hört etwas, das gefällt ihm, sagt, ja, das ist gut. Die zweite Ansicht. Schlaf macht nicht das Wudu ungültig. Macht nicht das Wudu ungültig. Beweis, die sagen Hadith Anas, dass sie geschlafen haben, dass sie geschnarcht haben, dass sie im Liegen waren, und da haben sie gebetet. Wäre Wudu ungültig, dann musste der Prophet sallam das erklären. Und Allah subhanahu wa ta'ala musste mit Sicherheit, oder Allah subhanahu wa ta'ala hätte mit Sicherheit Offenbarung herabgesandt, dass Wudu ungültig wird durch Schlaf. Und das ist nicht. Aber es gibt doch einen klaren Beweis, das besagt, dass Wudu ungültig wird durch Schlaf. Und zwar Hadith Safwan ibn Assal, was wir schon erwähnt haben. 3 Tage, 3 Nächte. Drittens. An-Naum naqidun kulluhu. إنما يعفى عن خفقتين ولو توالتا. يعني واحد عمل وعن الخفقات المتفرقات، يعني واحد عمل شوي هيك بعد شوي فاق، بعد عمل هيك بعد شوي فاق، لا بأس. والخفقة هي ميلان الرأس من النعاس، وحد الخفقة أن لا يستقر رأسه من الميل حتى يستيقظ، ومن لم يمل رأسه عفي له عن قدر خفقة وهي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنه صدره، يعني صدره، قياسا على نوم الخفقة. ويحملون أنا حديث أنس على النعاس الذي لا يزول معه التمييز ولا يخفى بعده. ما معنى بعد؟ يعني بعد هذا القول، يعني القول هذا. إذن ناقض إلا الخفقة والخفقتين، وهذا قول الهادوية يعني الظاهرية، ولكن هذا القول خطأ. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. انتغت انزيخت فون دين جليختن ونزفا داس اس فون ظاهرية اخ الهادوية دي زاغن شلاف مخت وضوء انقلتي ابا فين من نوع ان مال نكت وداس فاي مال سكندن شلاف شنل كاين بروبليم. Und die haben gesagt, die Belieferung von Anas, das geht nach Schema. Das bedeutet, wenn man misst sozusagen, dass es nicht Schlaf direkt. Halbschlaf, Schema, oder? Dösen. Dösen, okay. Wer versteht, was Dösen ist? Dösen ist bei uns ein Stückchen. طيب. Diese Ansicht, barakallahu fikum, ist falsch. Viertens. هذا قول جميل الرابع الآن اسمع. حتى تنظروا إلى إلى إلى فقه العلماء. القول الرابع أن النوم ليس بناقض، انتبه، بنفسه، بل هو مظنة للنقض لا غير. يعني النوم بنفسه مناقض، ولكن هو مظنة للنقض لا غير. فإذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض. وهذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي. واستدل بحديث علي عليه السلام: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. الحديث عند الترمذي وحسنه، ولكن هذا لا تقوم به الحجة، لأن معناه أن النوم مظنة لخروج شيء من غير شعور، فالنوم ناقض لا بنفسه. هذا القول، يعني القول يقول هو مظنة للنقض وليس ناقضا. حديث العين وكاء السهم، هو السهم العين وكاء السهم، السهم هو الدبر، فالعين وكاء السهي، يعني الوكاء هو الرباط الذي تربط فيه القربة، قربة تربط. فكما أن السه فيه عضلة، الدبر فيه عضلة تمنع من خروج الغائط ومن خروج الهواء، كذلك العين أي النوم، فإذا نام ارتخت العضلة وأخرج شيئا، هذا هو العين وكأسه. فمن نام فليتوضأ. ولكن الحديث هنا يرد عليهم، إنه من نام فليتوضأ. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. Viertens, Schlaf ist nicht, pass auf, ist nicht an sich selbst ungültig machende Handlung für Wudu, sondern höchstwahrscheinlich macht das Wudu ungültig. Höchstwahrscheinlich durch Schlaf könnte man etwas machen, was Wudu ungültig macht. Was bedeutet das? Könnt ihr lesen, oder? Ja, ich schreibe, damit ihr nur, damit ihr schreiben könnt. Aber ihr sollt mit euren Wörtern schreiben. Ihr müsst nicht alles schreiben, was ich schreibe. Nochmal, damit ihr das versteht. Das bedeutet, an sich selbst Schlaf ist, und passt auf, schaut mal, wie das in der Religion ist. Das wird, die trennen jetzt. Diese Gelehrten, die das sagen, das ist die Schafi'iyya, die trennen. Barakallahu fikum, sagen wir nochmal. Nochmal, Barakallahu fikum, sagen wir nochmal. Die Gelehrten hier, die trennen. Die sagen, es gibt Wudu, Ungültigmachung, und das ist Schlaf. Und es gibt auf der anderen Seite etwas, was nicht direkt Wudu ungültig macht, sondern das könnte dadurch Wudu ungültig werden. Also es gibt hier Trennen in diesem Zusammenhang. Und zwar, Barakallahu fikum, sagen wir nochmal, die sagen, wer schläft im Sitzen, und der kann sein Aftermuskulatur kontrollieren, dann macht das Wudu nicht ungültig. Und das ist die Aussage von Schafi'i. Das bedeutet, der sagt, Schlaf an sich selbst macht Wudu nicht ungültig. Aber wenn man schläft, es kann sein, dass die Muskulatur, sage ich jetzt, sich lockert und dabei wird Luft gelassen und deshalb ist Wudu ungültig geworden. Und er hat dafür einen kleinen Beweis genommen, dass der Beweis ist von Ali, Radwanullahi alayh. Man kann auch sagen, alayhi salam, ist kein Problem für jeden Sahabi auch. العين وكاء السهي فمن نام فليتوضا. Der Prophet sallam sagte, Schlaf ist die Bindung von Aftermuskulatur. Wer schläft, muss Wudu nehmen. Was bedeutet das jetzt? Wenn das ist wörtlich eher. Das bedeutet, im Arabischen, da sagt man Auge, da sagt man Ein. Und wenn man sagt Al-Ainu, das wird mein Ein schläft, mein Auge schläft, oder mein Auge geht zu, das wird du schläfst. Und Al-Ainu ikausa, das wird wer schläft, diese Bindung, Wika bedeutet Bindung, da Aftermuskulatur wird locker. Und es kann sein, dass man Luft ablässt, und da ist Wudu dann ungültig geworden. Aber diese Ansicht wurde natürlich anders gesagt, weil Hadith Safwan ibn Assar radhiyallahu anhu total anders ist. Das ist nicht der Fall. Fünftens. Al-Khamis, idha nama ala hay'atin min hay'at as-salah, raki'an aw sajidan aw qa'iman, fa innahu la yanqud aw la yantaqid wudu'uhu, sawa fi as-salah aw kharijaha. طبعا واستدلوا بحديث ضعيف معلوم ضعف هذا الحديث. السادس أنه ينتقض إلا نوم الراكع والساجد، وكذلك هذا استدلال الحديث ضعيف. السابع أنه لا ينتقض النوم في الصلاة على أي حال، وينتقض خارجها، كذلك نفس الحديث. إذن الخامس والسادس والسابع استدلوا بحديث ضعيف: إذا نام العبد في سجوده باه الله به الملائكة، يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي، رواه البيهقي، والحديث ضعيف كما ذكرت. إذن خمسة وستة وسبعة دليلها واحد وهو ضعيف فلا يستدل بها. الثامن أولا خمسة ستة سبعة، بارك الله فيكم، فمفتن سكستن زبتن، دي فمفتن زيك سكست زبتن دي فمفتن. wenn jemand schläft in einer Position wie die Positionen des Gebetes, vorbeugen, niederwerfen, haben sie gesagt, Wudu wird nicht ungültig im Gebet oder außerhalb des Gebets. Und die haben eine Überlieferung genommen und diese Überlieferung ist schwach. Und zwar, wenn jemand schläft während des Gebetes, dann sagt Allah, schaut mal, mein Diener, seine Seele ist bei mir und sein Körper macht Sujud für mich. Und diese Überlieferung ist bei Al-Baqi, aber das ist schwach eigentlich, auch nicht nur schwach, sehr schwach ist das. Deshalb, man kann das nicht als Beweis nehmen, man kann das nicht nehmen. Sechstens, sie haben gesagt, doch, das Wudu wird sozusagen ungültig durch Schlaf, außer dass man in Ruku oder in Sujud ist. Position. Auch der Beweis ist das gleiche, der Hadith, aber das kann man nicht nehmen. Siebten, wenn man im Gebet ist und schläft, dann behält man sein Wudu. Der Beweis auch, diese Überlieferung, die schwach ist. Deshalb 5, 6, 7, Barakallahu fikum, ist schwach und deshalb brauchen wir nicht auch viel zu erklären. Al-Thamin, anna kathira al-Nawmi yanqudu ala kulli hal, wa la yanqudu qaliluhu. Wa hula yaqulun anna al-Nawma laysa binaqidin binafsihi bal madhannatun naqdi wal kathiru madhannatun bikhilafi al-qalil. Wa hamalu ahadith Anas ala al-qalil. ولكن ما قدر القليل عندهم ما ذكروا. شو معنات نوم قليل نوم كثير؟ ما ذكروا. فذاك هو يعني هو داخل تحت القول الذي يراه الشافعية، بعدين حيجي الغفوة. إذن أختن بارك الله فيكم، أختن سأمن جزاك فيل شلاف، تيف شلاف، تيف Schlaf macht Wudu ungültig. Aber wenig Schlaf macht Wudu nicht ungültig. Aber die Frage ist, was bedeutet viel und was bedeutet wenig? Wie könnte man das bestimmen? Da kann man nicht. Das sind die acht Ansichten bezüglich Barakallahu fikum Schlaf. Nochmal, die acht Ansichten. Erstens, Schlafen macht Wudu ungültig. Zweitens, Schlafen macht nicht Wudu ungültig. Drittens, Schlafen macht Wudu ungültig, außer dass man so einmal mit Kopf nicht zweimal Sekunden schläft. Viertens, Schlafen macht nicht Wudu ungültig an sich selbst, sondern weil die Höchstwahrscheinlichkeit ist, dass man zum Beispiel Luft ablässt und sowas während Schlafen. Deshalb, wenn man sitzt und sich richtig bindet, dann sagen sie, kein Problem, das von Schafi'iyya. Fünftens, sechstens, siebten, das wird, wenn du die Positionen des Gebetes hast. Achten, viel Schlaf und wenig Schlaf. Das sind die acht. Jetzt aber, was ist, barakallahu fikum, sagen richtig von diesen Ansichten? ما هو القول الأقرب إلى الصواب؟ القول الأقرب إلى الصواب بأن النوم ناقض، النوم ناقض للوضوء، لحديث صفوان والحديث صححه ابن خزيمة والترمذي والخطابي، ولكن لفظ النوم في حديثه مطلق، ودلالة الاقتران ضعيفة، فلا يقال قد قرن بالبول والغائط وهما ناقضان على كل حال. ولما كان مطلقا وورد حديث أنس بنوم الصحابة وأنهم كانوا لا يتوضؤون ولو غطوا غطيطا، وبأنهم كانوا يضعون جنوبهم، وبأنهم كانوا يوقظون، والأصل جلالة قدرهم وأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء، سيما وقد حكاه أنس عن الصحابة مطلقا، ومعلوم أن فيهم العلماء العارفين بأمور الدين. وإذا كانوا كذلك فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، ويؤول ما ذكره أنس من الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق، فقد يغط من هو في مبادئ نومه قبل استغراقه، يعني هو بادئ بالنوم قد يبدأ ويشخر ولكنه لم يستغرق في النوم. ووضع الجنب لا يستلزم الاستغراق، فقد كان صلى الله عليه وسلم يضع جنبه بعد ركعتي الفجر ولا ينام، فإنه كان يقوم لصلاة الفجر بعد وضع جنبه، وإن كان قد قيل إن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينقض نومه وضوءه، على أن عدم ملازمة النوم لوضع الجنب معلومة، والإيقاظ قد يكون لمن هو في مبادئ في مبدأ يعني في مبتدأ النوم هذا. وقد ألحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر بأي مسكر بجامع زوال العقل، يعني مثل هذه الأمور كلها تنقض الوضوء. وهذا القول هو أفضل الأقوال حتى تفهموا هذه المسألة، بارك الله فيكم بارك الله فيكم. انتبه، النوم نومان، النوم نومان، نوم مستغرق يستطيع الإنسان خلاص ينقطع عن العالم المحيط به وخلص يستغرق، ونوم لا ينقطع عن العالم المحيط به. ما ما ما, ما يعني يعني إنسان يستطيع يعلم، يعني هو لسه مدرك لي فلذلك يحمل حديث أنس على هذا النوم، أنهم كانوا ينامون نوما ليس مستغرقا بحيث يدركون، وهذا تجده أنت مثلا إنسان ينام ولكن هو يشعر بالمحيط، فإذا استيقظ يستطيع أن يذكر بعض الكلام أو يذكر بعض هذه الأمور. وأما الثاني فهو نوم ما يذكر شيء، تقول له أين بدأت في كمان بلوك وايزي بلوك أوكي. طيب، إذن هذا هو القول الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. شوف أنت تراك عند كثير من الناس لما ينام خلاص ينقطع تماما، أما إنسان قد ينام وهو مدرك للمحيط، فهذا يحمل عليه حديث أنس، وبهذا يكون القول الأول هو الحق، أن النوم ناقض النوم الذي ينقطع فيه عن المحيط. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. نخدم في دي أخت أنزيتن دقلقتن حابن دي غيتيغا أنزيتافون إست دس شلاف وضوء قلتش مخ أبا فيلش شلاف شلاف was tief إست دس تو نيشت مير دس تو sozusagen diese die Wahrnehmung von deiner Umgebung nicht mehr hast. Aber wenn du noch wahrnimmst und du bist vielleicht im Schlaf, dann ist dein Wudu noch gültig, weil du weißt, weil du noch spürst. Und das sehen wir bei vielen Leuten. Du siehst ihn, der macht seine Augen zu und der ist im Schlaf, aber der hat nicht geschlafen. Der sagt dir, nein, mach das nicht so, ja, und der kann reden noch. Aber der schlaft und der kann auch schnarchen. Oder manche legen sie sich hin auch. Deshalb Barakallahu fikum, sagt Mahan, die richtige Ansicht ist, Wudu wird ungültig durch Schlaf, aber wenn man Sekundenschlaf macht, zum Beispiel so, natürlich ist Wudu noch gültig. Aber wenn man zum Beispiel so macht oder liegt, legt sich hin und da weiß man was, da gibt es Wahrnehmung noch. Da ist das Wudu noch gültig und das ist Hadith von Anas. Das ist Hadith von Anas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Deshalb, wer schläft, muss Wudu nachholen. Barakallahu fikum, dazu gehört ohnmächtig werden oder wenn man verrückt geworden ist oder wenn man Verstand verloren hat oder wenn man betrunken ist, dann ist das Ganze auch genau wie im Schlaf. Barakallahu fikum, sagt Allah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadu ala alihi wa sahbihi sallam. Sallam kathira. Subhanakallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adhan. Abu Kawthar.